Die Verfahren lieferten mal stärkere, mal schwächere Ergebnisse, die übereinstimmend halfen, eine Anomalie auf der Blockoberfläche zu identifizieren, die auf den Aushub der Grube vor 9000 Jahren zurückzuführen ist. Damit hatte man endlich den fürs Ausgraben nötigen Anhalt und trug in 5-Zentimeter-Schichten den Block ab. Doch erst, als die Grabgrube in der Tiefe eine Gerölllage durchschnitt, war sie deutlich zu erkennen. Für die mesolithischen Totengräber muss das eine elendige Plackerei gewesen sein, sich durch die fest verbackene Kiesschicht mit Hacken aus Geweih zu buddeln. Jeder Ausgrabungsschritt wurde akribisch dokumentiert, jeder Fund eingemessen. Allerorten wurden Proben genommen, um sie auf Pollen oder sogenannte Boden-DNA zu untersuchen. Mittlerweile kann die Archäogenetik sogar unter bestimmten Bedingungen Reste menschlichen oder tierischen Erbguts in Sedimenten nachweisen. Alles wurde fotografiert, sodass am Rechner parallel ein virtuelles dreidimensionales Modell erwuchs, das die Trichterform der Grube enthüllte. Das Grab bestand aus einer flachen, ovalen Wanne, in die ein enger Schacht eingetieft war. Dort ruhten die Frau und das Kind. Im Mesolithikum wird das Grab etwa 1,10 Meter bis 1,30 Meter tief gewesen sein. Die Furcht, 1934 sei die gesamte Grabgrube ausgeräumt worden und kaum noch Reste vorhanden, erwies sich als unbegründet. Zur Freude aller stellte sich heraus, dass deutlich mehr von den Randbereichen erhalten war als erwartet und diese auch noch Funde bargen. Bereits im Kurpark hatten wir einiges im Wasserleitungsgraben entdeckt, erzählt der Archäologe Holger Dietl, der für die Koordination des Projektes mitverantwortlich war. Mit den jetzt neu entdeckten Objekten aus dem Grab haben wir aktuell über 2000 neue Einträge in der Funddatenbank. Dazu zählen natürlich auch kleine Fragmente wie Knochensplitter. Das ist aber noch bei weitem nicht alles. Noch gibt es säckeweise Sedimente aus dem Umfeld des Grabes, die geschlemmt und ausgelesen werden müssen. Es fanden sich bisher mehr als 50 neue Tierzähne, vor allem von Hirsch und Auerochse oder Wiesent, etwa 15 durchbohrt. Die Zahl der Feuersteinklingen und Abschläge vervierfachte sich sogar auf bald 50 Stück.